Nun zieht im Land 4 Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt.